Hyperborea. Es behauptet der Rig Veda, dass nicht einmal die Götter im höchsten Himmel wissen, wie diese Tragödie, dieser Wahnsinnsalbdruck der Schöpfung des Demiurg geschehen konnte. Selbst die Götter werden sterben, wenn Shaktis Tanz beendet ist, wenn ihre Energien erschöpft sind und sie in die große Nacht Brahmas eintreten müssen. Alle sterben, Hari, Yama, Kubera und sogar das wache Auge des Indra wird sich in der Zeit der großen Auflösung schließen, sagen die Tantras. Es sind die Götter im Dienste des Herrn der Finsternis, die ein Manu für ein ganzes Manvatara der demiurgischen Äußerung mitgestalten. Das heißt, eine Art Samen, ein archetypischer Manu Tara. Tara ist die Göttin Mata, Manu ist der Wurzelmann dieses ganzen großen Zeitalters oder Tag der Erklärung. Die archetypische Gestalt wird in Myriaden projiziert, gleichzeitig in Welten und Ebenen, sich als Gedankenplasma in den empfindlichen Kosmos aus durchlässiger Substanz prägend. Ein weiteres wird mit den Tieren geschehen, die sich als Qualitätskräfte äußern müssen, fehlgeschlagene Versuche des Demiurg oder seiner archetypischen Psychosen. Es ist, als ob die Götter, Diener des Demiurg, versucht hätten, zunächst einem Manu, seinem Bildnis und Ähnlichkeit Leben zu geben, das sich oben wie unten projizieren wird, um Maschinen, Roboter herstellen zu können, mit denen es ihnen gestattet sein wird, in einer Welt schwererer Materie zu sondieren, in der sie nicht existieren können, weil sie dazu nicht in der Lage sind oder weil ihnen ihr Abstieg zu unangenehm ist. Durch diese Instrumente erhalten sie größere Leistungsfähigkeit, ernähren sich, saugen Energie auf. Wenn die Automaten verschwunden sein werden, gestorben, weil ihre Zeit der Abnutzung gekommen ist und manchmal auch schon vorher bei sinnlosen Unfällen sich in die Elemente dieser Ebene der Aufklärung auflösen, werden jene ihre Bestandteile, die der Materie zugehörten, mit denen sie arbeiten und die auch die zerstörerischen Rangordnungen bilden, die sie erfunden haben und sie projizieren, von ihnen aufgesogen, wie Gefühle, Leidenschaften, mystische Liebe, Gehorsam, rituelle Energie, die ihnen als notwendiger Treibstoff dient und die Substanz ist, die das Rad der ewigen Wiederkehr kreisen lässt, mit der die Götter, die dem Demiurg gehorchen, ihre sich wiederholenden, täuschenden Welten wieder erschaffen. Trotz der Vermehrung der beinahe unendlichen Zahl beschränkt sich die demiurgische Geschichte auf die Einfachheit eines rückläufigen Archetypen in allen Universen, Himmeln und Ebenen seiner Projektion, sich dauernd in Yin und Yang polarisierend als grotesker Nachahmungsversuch der Existenz der Hyperborea, der schwarzen Sonne, des grünen Strahls, von denen der Demiurg Jehova nur Kenntnis haben konnte durch die verräterischen Divyas, die er aber niemals verstehen noch sich vorstellen kann. Es geschah nur vom fünften Himmel an abwärts, wie die Katharer versicherten, dass der Demiurg Jehova alles zu verfälschen und zu vermischen begann, sein Plagiat wie ein seltsames Ereignis einführend, von dem selbst die Götter in den höchsten Himmeln nicht wissen, wie noch warum es geschah. Jedoch die Dichter vielleicht durch innere Anschauung erkennen. Es ist ganz klar, dass der Kampf hier nicht auf Erden beginnt, sondern viel früher in einem Vorspiel beim Abstieg in diesen niederdrückenden Kreis. Der Eindruck selbst des Archetypen Manu in dem Plasma der irdischen Materie, in der Scheide der Materie, hat seine Vorgeschichte in außerirdischen Kämpfen und Niederlagen. Die Ankunft der hyperboreischen Divyas hier ist wie das Exil einiger Besiegten, das aber unglaubliche Möglichkeiten eröffnet, obwohl es für die Viras, die Helden, unendlich schmerzhaft sein wird. Die ungeheure irdische Verschwörung und die Wahrheit über die außerplanetarischen Ursprünge beiseite zu schaffen, hat ihre Ursache und ihren Anfang außerhalb dieses Planeten. Sie wird von dem Demiurg und den verräterischen Divyas geleitet, vom weißen und schwarzen Verrat. Mit dem Brand der Bibliothek von Alexandrien wurden die letzten Dokumente über die außergalaktische Wahrheit vernichtet. Alles, was übrig blieb, ist nicht zu entziffern, da man die Schlüssel dazu außen und innen vernichtete. Doch in der Genesis spricht man von den Nephelin, die aus anderen Welten zur Erde kamen, und im Buch Enoch sagt man, dass die Engel sich mit den menschlichen vermischten. Beinahe alle Legenden der Völker mit Tradition beziehen sich auf einen außerirdischen Ursprung. Zum Beispiel die Söhne der Sonne, die es weder literarisch noch dichterisch sind, sondern in Wahrheit. Die irländischen Sagen beziehen sich auf die Tuatas von Danann. Für die Mexikaner stammte Quetzalcoatl von der Venus zu den göttlichen Vorfahren durch die Venus eingetreten. Und ein weiteres geschieht mit Mama Oklo und Huiracocha unter den Atumarunas von Tiahuanaco und den Inkas. Von Neuem erzählt uns die Genesis vom Sternenkampf, in welchem Luzifer besiegt wurde. Er soll in das Eis des Nordpols gestürzt sein, wo er angekettet wurde. Und so nähern wir uns der Kenntnis der Legende von Hyperborea, die die Griechen jüngerer Epochen in die nördlichen Grenzgebiete verlegten. Doch das wahre Hyperborea, das erste, kann nicht in irdische geografische Zonen eingegrenzt werden. Die vorklassischen Griechen werden es gewusst haben, als sie ihm jenen Namen gaben. Hyperborea bedeutet mehr als Boreas. Boreas ist ein Gott, Sohn des Titanen Astreo und der Göttin Aurora. Das heißt, Hyperboreas ist etwas, das noch jenseits dieses Gottes ist. Boreas ist auch ein Wind, der boreale Nordwind. Der Demiurg ist in Wahrheit ein Atem, ein Hauch, ein Pleroma. Hyperborea bedeutet jenseits des Demiurg, jenseits seiner Atmung. Es würde demnach ein zweites Hyperborea existieren, erschaffen von den Devias nach dem Bild des Ersten, die in das Universum des Demiurg eintreten, um zu kämpfen. Das ist das polare Hyperborea, das im Satya-Yuga sichtbar wurde.